Schau mir in die Augen, wäre der nächste Titel. Und da denkt man natürlich erst daran, hat der Produzent oder dabei ein wichtiges Wort vergessen? Ich fühle mich da an den Filmklassiker erinnert, Schau mir in die Augen, Kleines. Wo ist das Kleines geblieben? Ja, es kann ja auch was Großes sein. Es kommt ja darauf an, was man sucht. Nicht? Also, ich bin zum Beispiel 1,73. Bei mir wäre was Kleines okay, weil wenn jemand nicht größer aussieht als ich, das sieht ja scheiße aus. Bei Martin ist dann 1,74 passend. Und es gibt Menschen, die sind 2 Meter groß, die wollen ja was Großes. Also, naja, ich weiß nicht. Nee, das ist dann aber nicht gemeint, das ist ein Spaß. Schau mir in die Augen, Kleines wäre ja doof. Mhm. Weil vielleicht ist es ja auch kleiner. Mhm. Wir wollten uns einfach individuell halten. Ja. Deshalb haben wir uns das Kleine gespart. Ja, jetzt könnt ihr beiden euch mal ganz tief in die Augen schauen, denn ich möchte jetzt einmal erstmal von Freddy wissen, was siehst du denn in Martins Augen? Gin Tonic. Nein. Nein. Ja, in Martins Augen, was sehe ich da? Einen fröhlichen, netten, frisch verliebten, hochbegabten, das sparen wir uns jetzt mal das Hochbegabte, netten, fröhlichen, verliebten, einen verliebten Mann im Moment. Er ist gerade, ja, glaube ich, sehr glücklich und schwebt auf Wolke 7 und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Nur deshalb sieht er auch gerade so gut aus. Ja. Martin, jetzt bist du an der Reihe. Was siehst du in Freddys Augen? Ich darf einfach die Komplimente wiedergeben. Er ist glücklich, er hat zu Hause ein neues Heim. Ja, in der Liebe läuft alles perfekt. Also wir sind beide ziemlich glücklich im Moment. Mhm. Natürlich auch mit dem neuen Album. Wir sind beim Song Schau mir in die Augen und in diesem Song heißt es, wir ziehen in die Liebe ein und da stelle ich mir natürlich die Frage und sicherlich auch eure Fans, wie macht man denn das eigentlich? Wie kann man in die Liebe einziehen? Wie ist da euer Rezept? Ganz einfach, indem man sie in das Herz des anderen einzieht oder vielleicht sogar ein Häuschen bzw. eine Wohnung zusammen bezieht und dort die Liebe lebt. Das Haus der Liebe. Zum Beispiel. Sehr schön. Ja, jetzt. Da wären wir wieder bei Casa Nova.